leichten Wassern schwimmen unsere Schiffe nur ohne Kiel. Schwimmen unbeladen, also ohne Tiefgang und ohne Ziel. Wer ist da zufrieden, hey? Ein seichtes Schiff in seichter See. Zufrieden, hey. Du, oh Baby, nur du. Oh Baby, nur du, oh Baby, du lässt mich tief sein. Zufrieden auch.